König Marie Antoinette. Ich schlug ihr den Kopf ab. Ich schlug ihr den Kopf ab. Komm in den Garten, komm in den Garten, komm in den Garten, komm in den Garten. Leg dich ins Gras, jetzt, leg dich ins Gras, jetzt, leg dich ins Gras, jetzt, leg dich ins Gras. Sieh, über alles wächst Gras. Alles wächst Gras, über alles wächst Gras. Komm in den Garten, komm in den Garten, komm in den Garten, komm in den Garten. Da liegt mein Bruder, da liegt mein Bruder. Ich schlug ihm den Kopf ab, ich schlug ihm den Kopf ab. Ich wollte ihn nicht haben, ich wollte ihn nicht haben. Ich kann die nicht leiden, ich kann die nicht leiden. Ich schlug ihm den Kopf ab, ich schlug ihm den Kopf ab. Ich schlug ihm den Kopf ab. Komm in den Garten, komm in den Garten, komm in den Garten. Komm in den Garten, da liegt Marie Antoinette. Ich schlug ihr den Kopf ab, da liegt Marie Antoinette. Über alles wächst Gras, über alles wächst Gras, über alles wächst Gras, über alles wächst Gras. Komm in den Garten, komm in den Garten.